Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 334, Forward, Forever, Backward, Never. Tja, das alte Mayday-Thema ist für die Computerbranche bestimmt sehr, sehr und Smartphone-Branche bestimmt sehr, sehr weise, ja, weil mehr als zutreffend. Ja. Die heutige Ausgabe ist die Super Bowl Edition. Das heißt, Leute, die wird kurz. Ich kann mich kaum noch konzentrieren. Ja, ganze Nacht Super Bowl geguckt. Ja, so, wo die ersten Leute aufgestanden sind, bin ich ins Bett gegangen. Ja. Also erwartet nicht so viel. Aber ich habe ein paar interessante Sachen. Ja, trotz allem, der Google Now Launcher wird eingestellt. Das ist das Thema heute. Wenn auch ein kurzes Thema, aber es ist interessant, weil es zeigt nämlich mal wieder, ja, das, was ich schon des Öfteren gesagt habe, dass Google eben eine recht dynamische Firma ist und sich nicht aufhält mit Sachen, die keine Zukunft mehr haben. Der Google Now Launcher ist eigentlich eine wichtige Geschichte, ja, auch für mich. Aus dem einfachen Grund, weil es beispielsweise Geräte, die jetzt einen Launcher haben von irgendeiner Firma oder mit irgendeinem anderen UI, TouchWiz oder ähnliches, ja, ich habe gerade vor kurzem bei einem Bekannten von mir ein neues Samsung A3 oder A6, glaube ich, weiß nicht genau, war das, ja, ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, was für ein Dreck da sowohl Vodafone als auch Samsung drauf gemacht hat. Das ist ein unglaublicher Haufen Mist, kein Wunder, dass sich die Leute teilweise beschweren. Da wurde da der E-Mail-Client eingerichtet, obwohl derjenige einen Gmail-Account hat. Statt die Gmail-App zu nutzen, wurde nur diese App genutzt. Ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ich habe gesagt, das soll da hingehen und soll denn mal die Leviten lesen, ja. Was die eigentlich denken, was sie da machen. Ja. Und Fakt ist, der Launcher ist eine Katastrophe, ja. Und habe ich Google Now Launcher drauf gemacht, er guckt sich das an, also technisch relativ unbedarft, guckt sich das an und sagt, oh, super, das ist mal richtig aufgeräumt, das ist super, alles klar. Mit dem TouchWiz kam er überhaupt nicht zurecht, ja, alles viel zu kompliziert, viel zu viel Sachen drauf, ja, und so weiter. Und hier der Google Now Launcher, sehr schön. Also das ist wirklich ein Problem, vor allem es gibt einem so ein Feeling des richtigen Androids, ja, und das jetzt abzuschaffen, das ist schon eine ziemliche Sache. Der Google Now Launcher wurde ja im Prinzip abgelöst vom Pixel Launcher, nur der Pixel Launcher funktioniert nur auf dem Google Pixel. Ob das sich jetzt in der nächsten Zeit deswegen ändert, weil der Google Now Launcher eingestellt wird, das wird sich noch zeigen. Im Moment sieht es noch nicht so aus. Ja. Das heißt, wenn der Google Now Launcher eingestellt wird, gibt es von Google keinen Ersatz mehr. Zum Glück ist es so, die Leute, die jetzt den Google Now Launcher bis zu dem Tag, an dem er eingestellt wird, installiert haben, die brauchen keine Angst zu haben, der wird auch danach noch funktionieren. Ja, ganz klar. Also, das war nämlich meine Befürchtung. Hoppla, jetzt habe ich den Google Now Launcher drauf gemacht, war gerade vor ein paar Tagen. Und jetzt stellt Google diesen Launcher ein. Das ist nicht gut. Aber zum Glück wird das dann eben nicht das Ganze betreffen, ja, also da bleibt aktiv, da wird nicht gelöscht oder da verschwindet nicht einfach so vom Handy, sondern der verschwindet aus dem Play Store, man kann ihn einfach nicht mehr neu installieren. Ja. Trotzdem bleibt natürlich mittelfristig dann die Frage, wie macht man das, gibt es Alternativen Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt kaum Alternativen, weil diese Sache mit dem Google Now, das integriert ist, ja, also das links rüber swipen, das ist eine Betriebssystemfunktion, die jetzt eben so nicht einfach von irgendjemand als Theme oder so eingeführt werden kann. Das muss auf Betriebssystemebene sein. Manche gehen da zwar, also haben da so einen kleinen Workaround und so, aber so ein richtiges Google Now Launcher Team wird es nicht so einfach geben. Ja. Und zumindest aber von dem Aussehen her, von der Bedienung her, kann man da schon ein bisschen was machen, ja, mit den Sachen wie zum Beispiel Nova Launcher, ja, mit einem einfachen, normalen Theme drauf, eben wie man es jetzt hier nimmt für 7.1 und dann ist es in Ordnung. Man hat dann eben auch wieder das Gefühl, man hätte ein echtes Android-Handy. Ne? Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Das mit dem Google Now, das ist dann so in dieser Form natürlich noch nicht vorhanden, aber die Such-App, also die normale Google-App, die ist ja drauf und so kommt man auch nach wie vor an das Google Now ran. Da braucht man also keine Angst zu haben. Im Prinzip fehlt nur diese Swipe-Links-Funktion oder dass es eben da immer im Hintergrund mitläuft. Also ich meine mal, das ist zu verschmerzen. Natürlich ist es nicht schön, wenn man diesen Launcher jetzt nutzt und merkt dann, okay, jetzt wird man abgehängt. Und man fragt sich dann, wieso? Warum? Warum macht Google das? Um uns zu ärgern? Nee. Die machen das ganz einfach deswegen, weil es nicht mehr in Relation steht, diese Pflege des Programms, in Relation zum Nutzen, beziehungsweise zu einer Anzahl der Benutzer, die das nutzen, ja. Oder eben auch, wenn man jetzt mal von dieser Anzahl der Nutzer weggeht, auf Sicht neuer Produkte, die eben rauskommen. Das heißt, ein Nexus, die Nexus-Reihe ist eingestellt worden. Ja. Google schließt mit dem Thema Google Now ab, langsam aber sicher. Auch das muss einem klar sein. Also Google Now ist auf dem Weg, zu dem Google Assistant zu werden. Und der Google Assistant löst ja auch im Prinzip dieses Google Now ab. Ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Google Now dann komplett eingestellt wird, beziehungsweise zusammen mit dem Google Assistant eben verschmelzt. Im Prinzip ist es ja schon eine Verschmelzung und dieses Google Now wird halt so langsam, aber sicher ausgedünnt werden und dann auch verschwinden, weil es gar nicht mehr notwendig ist, weil eben dieser Assistant drin ist. Aber Google Now wird jetzt eben auch den anderen OEMs zur Verfügung gestellt. Die können das integrieren, so wie sie das möchten. Und damit hat Google erst recht keinen, sieht ja erst recht keinen Sinn mehr drin, jetzt weiter diesen Google Now Launcher noch im Market zu halten, im Play Store. Das war's. So ist das nun mal mit den Dingen, die keine Zukunft mehr haben bei Google. Das sollten wir, ich habe das schon mal gesagt, glaube ich, was nur ob ich in der Rios Wochensicht gesagt habe oder im Uncast, das sollten wir eigentlich ganz, ganz froh sein und dankbar sein, dass Google sowas macht. Ja, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick halt schmerzlich ist für die Leute, die das gerne nutzen, aber nur so kann eine Firma überleben. Ja, man hat es ja bei Yahoo gesehen, wo es oder was dazu, wohin es dazu führt, wenn man eben alle möglichen Dienste am Laufen erhält, die abgelegt sind, die kosten Unmengen von Ressourcen, bringen gar nichts mehr. Von ein paar tausend Menschen kann sowas nicht am Laufen gehalten werden, finanziell und auch nicht sinnvoll von den Ressourcen her. Da müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, bereitgestellt werden, die dann im Prinzip nicht ausgenutzt werden. Da muss man anders planen. Ja. Da müssen mehr Leute beschäftigt werden. Das sind so viele Sachen, die eine simple ein simpler, normaler Dienst, ja, wo man sich dann als Nutzer sagt, ja gut, das tut denen doch nicht weh, das könnten die doch weitermachen. Nee, das können die eben nicht weitermachen. Die können nicht ihre Manpower, ihre Ressourcen verschwenden für Sachen, die eben nicht mehr, die keine Zukunft mehr haben. Ja. Und wohin das bei Yahoo geführt hat, hat man ja dann auch gesehen, ja. Zuerst jeden Dienst gekauft, alles schön am Leben erhalten, bis es nicht mehr gegangen ist. Und jetzt war es jetzt mit Yahoo aufgekauft worden. Ende, keine Chance mehr. Selbst Marissa Mayer hat es nicht geschafft, weil eben diese Behäbigkeit bei Yahoo schon drin war. Die Vorstände, die haben da auch so starken Neuerungen, haben die sich auch entgegengestellt, ja. Und weil sie eben nicht verstehen, mehr aus dem physischen Business kommen, ja, Aktionäre, dass die dann eben nicht verstanden haben, dass man nicht einfach alles so lassen kann und denken kann, dann funktioniert das so weiterhin im Internet. Das geht so nicht, ja. Die Konkurrenz schläft nicht und deswegen ist es wichtig, die Dienste immer wieder zu überarbeiten. Ja. Ich würde mir als wünschen, dass Google das ein bisschen besser kommuniziert. Da muss Google dran arbeiten, auf jeden Fall. Hier haben sie es jetzt einfach klipp und klar gesagt. Fertig, der Google Now Launcher wird eingestellt, der wird verschwinden aus dem Play Store und zwar im März 2017, also im März diesen Jahres. Und damit war's das. Ja. Und so klare Sachen, ja, wären mir das sehr, sehr viel lieber, ja, als dieses Rumgeeiere, wie das manchmal gemacht wird. Wo sich halt manchmal auch, denke ich, die einzelnen Abteilungen nicht ganz so untereinander absprechen, beziehungsweise eben denken, nein, das machen wir noch weiter, ja, und obwohl es eigentlich schon klar ist, dass das Zeug keine Zukunft mehr hat, da wird es mir immer ein bisschen Angst, weil ich dann denke, hoppla, jetzt Google darf nicht diese alte, behäbige Firma werden. Die muss agil bleiben, die muss sich ruckzuck ändern, so schnell ändern, wie das Internet sich ändert. Das heißt, extrem schnell. Ja. Und der Sergey Brin hat mal gesagt, ja, heute könnte eine Firma kommen mit einem Dienst oder mit einem Dienst, der einen Konkurrent zu Google darstellt im Internet und könnte von heute auf morgen Google obsolet machen. Ja. Und damit, auch wenn sich das sehr unwahrscheinlich anhört, damit hat er aber recht, denn Google hat es ja genauso gemacht. Yahoo war damals übermächtig. Ja? Hotbot und so weiter war damals auch sehr, sehr weit verbreitet. Dann kam Google und die waren alle weg vom Fenster. Sind wir mal ehrlich, die waren alle weg vom Fenster. Auf einmal. Und das kann auch Google passieren, das weiß Google. Deswegen dürfen die sich nicht ausruhen. Wenn die das nicht machen würden, wären sie schon längst weg vom Fenster. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig in dieser schnelllebigen Branche, dass man eben genauso schnelllebig mit seinen Ressourcen umgeht und diese schnell delegiert, so damit es eben auch klappt. Ja. Bei den News, ich habe jetzt erst noch mal kurz eine News, ich habe schon was gepostet in der Community und zwar ging es da um einen VPN-Provider. Ich habe schon seit Wochen überlegt, mir eine VPN zuzulegen. Ich habe in der Rios Wochensicht jetzt gerade eben noch einiges darüber erzählt. Also wenn ihr da über Sinn von VPN noch etwas genauer wissen wollt, dann hört euch mal die Rios Wochensicht an. Nur so viel. Ohne VPN in öffentlichen WLAN-Netzwerken, die überall jetzt angeboten werden, oder Globus oder irgendwas, zu surfen, ist einfach absolut katastrophal. Macht es nicht. Ja. Ich konnte zwar nicht glauben, dass das kein Sicherheitsthema ist, ne? Aber naja, gut, wie gesagt, ich habe das nochmal alles erklärt in der Regel. Ich bin deswegen auf der Suche gewesen nach einem VPN-Anbieter und die Schwierigkeit ist, VPN ist nicht immer optimal, das heißt, unter Umständen wird die Verbindung sehr viel langsamer, ja. Dann ist auch die Einrichtung manchmal recht kompliziert. VPN Unlimited hat beste Sachen bescheinigt bekommen, war eigentlich der Anbieter, an den ich mich am meisten auch interessiert habe. Und die haben ein Lifetime-Subscription. Ja? Also man kann monatlich bezahlen, man kann jährlich bezahlen, aber die haben auch eine Subscription, die kann man auch für Lebenszeit nehmen. Ja? Also man zahlt einmalig einen Betrag und dann kann man den Dienst einfach immer nehmen. Ja? Und normal ist der Betrag $499. Ja, aber die haben auch immer wieder Angebote, so zum Beispiel habe ich ein Angebot gesehen, $149, habe schon überlegt, naja gut, $149 und dann nie mehr was dafür zu weiter bezahlen und man hat dann eben VPN-Zugang, okay, ja, naja, wie gut, dass ich noch ein bisschen gewartet habe, ich bin dann nämlich über SocialStack, habe ich ein Angebot von genau diesem VPN Unlimited gefunden. Das geht noch bis Donnerstag. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen VPN-Anbieter zu benutzen, geht auf den Post hier, uncast.thenetcast.com und klickt dort auf den Link. Da gibt es nämlich momentan dieses Angebot für $29.99. Ihr habt richtig gehört, lebenslang VPN-Zugang. Und das ist kein unbekannter VPN-Dienst, ja, den gibt es schon eine Zeit lang. Die Daten, also die Leistungsdaten sind recht gut. Der Fernand hat auch einiges getestet. Ja, leider ist der Post tatsächlich verschwunden. Einfach so, unglaublich. Aber dazu vielleicht später nochmal. Also Google Plus hat da wohl ein paar Probleme. Ja, wie auch immer, dieses Angebot gilt noch. Wenn ihr über diesen Raffling geht, kriegt ihr sogar noch $10 wieder gutgeschrieben. Also ihr kriegt das Teil fast geschenkt. Das ist unfassbar, Leute. Und glaubt mir, es funktioniert. Der Fernand hat es auch ausprobiert, hat es sich auch gleich geleistet und funktioniert wunderbar. Die Datenübertragungsraten sind für ein VPN her recht gut. Wenn man denn zum Beispiel in Frankfurt der Server auswählt, ja, geht es sehr, sehr schnell. Man hat über 50 Server in über, glaube ich, 20 Ländern, die man da auswählen kann. Und die Android-App ist super einfach. Ja. VPN Unlimited einfach installieren, sich dort anmelden mit demselben Account. Ich war insgesamt innerhalb von 5 Minuten nach dem Kauf dieses VPN mit VPN auf dem Smartphone im Internet. Irre. Super einfach alles. Diesen VPN-Zugang könnt ihr für 5 Geräte gleichzeitig benutzen. Ja? Der funktioniert mit iOS, mit Android, mit macOS, mit Windows, mit Linux auch. Ja? Und unterstützt auch den OpenVPN-Standard. Die App richtet euch dann hier einen richtigen VPN-Zugang ein. Ja, damit kann man alles auch sehr schön einfach auswählen. Und das war's. Irre genial. Die Geschwindigkeit ist super, wie gesagt. Und das macht richtig Spaß. Man ist geschützt. Ja, man kann ohne Angst zu haben dann auf öffentlichen WLANs, Wi-Fi-Angeboten surfen, überall. In den Geschäften etc., ohne dass man Angst haben muss, dass hier Daten abgegriffen werden. Zusätzlich hat man auch noch ein paar andere Vergünstigungen oder beziehungsweise Vorteile. Man könnte zum Beispiel einen entsprechenden Standort auswählen, wenn man der Webseite zum Beispiel vorgaukeln will, man ist jetzt dort, ja, man ist zum Beispiel in Japan, okay, dann erkennt es zum Beispiel japanische Seiten und zeigen dann unter Umständen eben ein anderes Angebot an, als wenn ihr über diesen normalen Zugang geht, ja, über eure Länder-ID, beziehungsweise über die IP-Adresse, ja. Das gilt zum Beispiel auch für die PlayStation und so, ja. Man kann VPN auch über den Router eingeben, mit dem OpenVPN-Standard sollte das machbar sein. Aber das ist ein fortschrittendes Sachen, wenn ihr einfach jetzt hier, wie gesagt, eine sichere Datenverbindung für unterwegs haben wollt, ja, ich sage auch nur Hotel beispielsweise, ja, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Super Sache. Und wie gesagt, wenn ihr über den Link geht, kriegt ihr sogar noch 10 Dollar gutgeschrieben. Also im Prinzip für 19,99 lebenslang. Man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Ja, ich habe es ausprobiert. Es ist kein Trick oder sowas. Von der Firma, ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, ja, aber Social Stack, über die gibt es dieses besondere Angebot und die sind sowas wie Humble Bundle, ja, die machen immer sehr, sehr, sehr gute Angebote, ja, fragt mich nicht, wie die das machen, aber solche Seiten gibt es, da arbeiten die Firmen zusammen und irgendwie ist es dann wohl auch für die Firmen lohnend, keine Ahnung, wie die das machen. Bei Humble Bundle frage ich mich das ja auch immer, wieso man Spiele für 5 Euro quasi für lau kriegt, ja, Spiele für einen Wert von 250 Dollar kann man, ja, 2, 3 Dollar bezahlen, wenn man will und fertig, das war's, dann hat man alle Spiele. Ja, es geht, ja. Geschickte, Vermarktung wahrscheinlich, aber, hier, wie gesagt, es funktioniert alles wunderbar und nachdem es auch beim Fernand gut geklappt hat, muss ich sagen, grünes Licht, deswegen könnt ihr es mit gutem Gewissen probieren. Über Feedback freue ich mich dann natürlich auch immer, wenn es bei euch da klappt, ja, und vielleicht, wenn was nicht klappt, vielleicht war ja irgendwas, wo ich dann hier auch nachvollziehen kann, ja, und dann könnt ihr das ja in die Community schreiben. Ja, dann gab es noch was, das Xiaomi Mi Band 2, oder soll ich sagen, Mi Band 2, ja, egal. Das macht nun auch Nachrichten sichtbar. Bisher war es ja so, wenn man eine Nachricht bekommen hat, war nur das Icon zu sehen, zum Beispiel von dem Programm, zum Beispiel vom WhatsApp, ja, boop, ja, erschien das Programm, ja, oder wenn eine Ello-Nachricht kam, zack, das Ello-Icon, ja, und somit war es zwar nützlich, man hat also gewusst, okay, da kommt jetzt eine Ello-Nachricht rein, wunderbar, aber man hat sonst nichts gesehen. Das ändert sich jetzt, man sieht jetzt tatsächlich auch den Namen bzw. Nachrichteninhalte und auch die Caller-ID, also die Nummer quasi vom Anrufer, falls es übertragen wird. Und damit wird meiner Meinung nach das Mi Band 2 deutlich aufgewertet. Ja. Das Ganze gibt es eben als Update. Das ist, begründet sich also auf der App, die man hier installieren muss, damit dieses Mi Band auch funktioniert. Und damit ist natürlich das Mi Band absolute Spitze, ja, was das betrifft. Und ich muss schon sagen, ist eine gute Geschichte. Ja, das geht über dieses, ich glaube, es ist eine Third-Party-Software, wenn ich das richtig sehe. Damit kann man das dann machen. So wie es damals auch mit der Pebble war. Ne? Da gab es auch Third-Party-Apps, die eben noch mehr Informationen zum Beispiel übertrugen und man konnte dann auch Android-Wear-Funktionen zum Beispiel nutzen mit der Pebble. Ich finde super, wie gesagt, das MyBand wird dadurch natürlich deutlich erweitert. Ja, Nexus 6 und Nexus 9, die machen bei Android 7.1.1 jetzt Schluss. Ja, tatsächlich. Es wird kein 7.1.2 geben. Es war ja schon im Vorfeld sehr, sehr interessant und die Leute haben sich auch sehr gefreut. Ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut von Google, dass sie für das Nexus 6 und für das Nexus 9 das Android 7.1.1 überhaupt rausgebracht haben. Das liegt schon weit, weit über dem versprochenen Zeitraum. Ja. Also das war wirklich eine gute Geste von Google. Aber damit ist es jetzt auch Schluss. Die Beta ist jetzt herausgekommen von Android 7.1.2 und die wird nicht mehr laufen auf dem Nexus 6 und Nexus 9. Ja, aber auf dem Nexus 5, ja, Nexus 5X, ja, da wird dieses Update verfügbar sein, sofern es dann per OTA ausgeliefert wird. Wie gesagt, jetzt momentan es gibt nur die Beta-Version, dauert also noch ein bisschen. Und da soll es auch so sein, dass jetzt dieses Swipe hinten an dem Fingerprint-Scanner, ja, an dem Fingerabdruckscanner, ja, dass man damit auch jetzt hier die Notifications, die Notification-Bar herunter ziehen kann. Ja, man hat hinten, also muss man nur hinten so runterziehen mit dem Finger. Das gab es also jetzt beim Pixel. Ja, und das soll jetzt mit dem Update auch beim 5X gehen. Eine kleine Funktion, die aber offenbar viele User ziemlich nützlich finden. Ja. Ich mach das eigentlich immer am Display, aber wie gesagt, ja, warum nicht? Solche kleine Änderungen und natürlich auch viel Bugfixes und Verbesserungen, ja, Performance Verbesserungen wird es geben bei dem 7.1.2 und ich denke, das wird sich dann wieder lohnen. Große Sachen werden dann natürlich nicht verändert, das sieht man ja auch an der Versionsnummer. Aber es ist schön, dass das auch schnell weiter gepflegt wird. Wer ein Pixel-Gerät hat oder eben eins von diesen Nexus 5X, der kriegt es dann als erstes. Und ja, da weiß man wieder, warum man eben ein Gerät direkt von Google hat. Bei dem Super Bowl, ich habe ja gesagt, das ist hier schon so diese Super Bowl Ausgabe, ja. Da gab's eine Werbung für Google Home und das ist gar nicht so ohne, denn das ist der teuerste Werbeplatz, den es gibt auf diesem Planeten beim Super Bowl, ja. Und da hat sich also Google jetzt glatt eine Minute Werbung gesichert, um den Leuten Google Home näher zu bringen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also der Super Bowl wird ja weltweit gesehen, ja, die Werbung meistens nur in den USA oder halt angrenzend, beziehungsweise einige andere Staaten, ja, aber hauptsächlich USA. Nur da muss ich sagen, diese Werbung wird unglaublich verbreitet. Sogar, die findet sich sogar im Internet und nur weil diese Super Bowl Ad gezeigt wurde, gucken sich die Leute das sogar noch im Internet an. Also es ist wirklich gut. Und vor allem sehen es dann auch mal Leute, die noch überhaupt keine Ahnung hatten, dass es sowas überhaupt gibt. Und das ist besonders wichtig, meiner Meinung nach. Ja, die Technik-Freaks, die wissen alle, was Google Home ist. Ja. Aber der 0815-Mensch in den USA, der hat jetzt sich zwar für Football interessiert, aber kein Millimeter für Technik, der sieht das und denkt, was, das geht wirklich? Das Ding sagt mir einfach meine Termine, das Ding sagt mir, wie das Wetter wird, das Ding sagt mir, was anliegt heute, der kann mir beim Rezepten helfen und alles mögliche. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und wenn man dann sowas sieht, dann ist auch die Chance groß, dass sich dann jemand tatsächlich dafür interessiert. Und das ist beim Google Home auch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Alexa vom Amazon Echo hat ja die Nase noch momentan vorn. Aber ich denke, wenn Google weiterhin solche Werbung macht und jetzt nicht nachlässt, sondern auch für Google Home weiter Werbung macht und auch für die anderen Sachen, die Google rausbringt, eigentlich für alles, was Google macht, muss ein Werbespot im normalen Fernsehen laufen. Das hat man ja auch bei den Pixel-Geräten gesehen, trotzdem hohen Preis, absolut. Das Teil ist dauernd ausverkauft, ja, ist irre, hätte ich niemals gedacht. Aber, tja, Werbung macht's eben, ja, Werbung macht's eben, das muss gezeigt werden. Ich hab mir auch die Werbung wieder angeguckt, wo gezeigt wurde, heute kam's, ich weiß nicht, ob die auch beim Super Bowl gezeigt wurde, vermutlich, ja, bestimmt. Diese mit diesen Earpods da, diese kabellosen Bluetooth-Kopfhörer-Stöpsel, die, so, ich sag's klipp und klar mal, so beschissen aussehen, dass man, ne, also dass man sich übergeben könnte. Furchtbar, dass es sich sowas, also in die Ohren stoppt. Nein. Ja, aber hey, Leute, das wird so hässlich das Ding ist. das wird cool und schön durch die Werbung. Ja. Das nehmen Leute dann ganz anders wahr. So ist das. So ist das nun mal mit der Welt. Ja, die Leute sind nun mal eben größtenteils dermaßen oberflächlich. Ja, es kommt nur aufs Image an. Ja, nur aufs Image kommt es an. Ja, die Hipster in New York trinken jetzt, essen jetzt Eis aus Knochenbrühe. Ja, es ist kein Witz, ja, weil es jetzt cool und in ist. Leck mich. Also das ist doch nicht normal sowas. Ja. Naja, egal. Aber auf jeden Fall Werbung macht's und man wird da sicherlich noch einiges bei Google an Werbung machen müssen für bestimmte Sachen, für bestimmte Dienste und für bestimmte Produkte. Aber ich hoffe, Google wacht jetzt auf, dass mit dem Pixel und mit dem Google Home, das denke ich, lässt zu hoffen übrig, dass Google jetzt mal aufgewacht ist und versteht, dass man die Menschen nicht nur im Internet erreichen kann, sondern dass es mehr Menschen gibt, die man über Fernsehwerbung, über Radiowerbung zum Beispiel auch erreichen kann, ja, die bei wirklich wichtigen Veranstaltungen oder bei Sendungen eben, die weltweit Beachtung finden. So macht man das. Und so macht's Apple. Ja. Aus jedem Furz wird einfach durch das gute Marketing auch das Produkt gut. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, manchmal ist ein Produkt eben auch wirklich gut. Ich habe zwar jetzt zum Beispiel gesagt, die Dinger, die sehen zu hässlich aus, ja. Aber technisch sind die ja gar nicht schlecht, ja. Diese AirPods da von Apple, ja, die sind richtig gut. Also sowas würde ich mir auch im Android-Bereich mehr wünschen. Samsung bringt vielleicht übrigens da auch demnächst was raus. Ja. Ob es dann nur für die Samsung-Geräte funktioniert, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so hässlich, aber man kann ja dann die Leute trotzdem überzeugen, ja. Und wenn das dann auf einmal cool wird und das Ding ist wirklich nicht schlecht, dann ist es doch super. Ja. Google hat so viele ganz, ganz tolle Sachen, wo die Leute das richtig runterbuttern, weil es einfach das Image fehlt. Ja. Einfach, ja, das ist nicht cool und damit ist es erledigt. Ja. Dann wird das Beste vom Besten wird dann, vergiss es, ja. Weil das Image fehlt, ja. Und andersrum wird, wenn Sachen, die normal sind oder eher auch Nachteile bieten, ja, werden dann super toll. Das ist der neue Scheiß, ja. So sieht's aus. Wir müssen vielleicht mal Bernd das Brot nehmen als Marketingberater. Vielleicht klappt das dann auch noch. OnePlus und Meizu, die haben etwas bei den Benchmarks getrickst. Yep. Die sind überführt worden. Auf Android Central ist hier ein Bericht, ja, dass die gecheatet haben, dass die betrogen haben bei den Benchmarks. Und zwar wird da erkannt, eben ob ein Benchmark läuft und dann wird ein speziellen Modus geschaltet, der eben besonders viel Power verbraucht, aber auch eben besonders viel Leistung gibt, damit die Benchmarks eben auch gut ausfallen, ja. Man versucht sich zwar jetzt so bei OnePlus ein bisschen herumzureden sich zu drücken, hier klare Aussagen zu machen, ja, sie geben zu, dass es so einen Modus gibt, aber das wäre natürlich nicht aktiviert worden jetzt wegen den Benchmarks, sondern wegen anderen Sachen und sie arbeiten daran, dass es eben hier entfernt wird dann, ja, also, ne? Gut, warum das gemacht wird, weiß ich nicht, weil das OnePlus, OnePlus 3 und OnePlus 3T sind ja von der Leistung her eigentlich ganz, ganz gut. Warum da jetzt, also ich meine auch im normalen Benutzen, ja, warum da jetzt ein bisschen getrickst wurde, weiß ich nicht. Ich kann mir es nur so vorstellen, dass halt, die Benchmarks eben aussagekräftig sind, wenn es darum geht, die maximale Leistung vom Gerät zu beurteilen. In der normalen Benutzung fällt halt sowas kaum auf, aber auf dem Papier ist es dann schon blöd, wenn zum Beispiel das ein oder andere Telefon weniger Punkte bringt. Ja. Nur, ob das jetzt wirklich nötig war, das hier durch diese Tricks vielleicht nochmal ein paar Punkte nach oben zu bringen, weiß es nicht. Also, naja. Gut, wie auch immer, also OnePlus und Meizu machen das, was Samsung auch macht. Flunkern. Ja, Super Mario Run Zahlen, die sind ernüchternd gewesen, aber waren trotzdem gut. Ja, also Nintendo hat gesagt, wie viel jetzt hier verkauft wurden von den von Super Mario Run. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das auf die Schnelle nochmal finde, weil ich das nicht verlinkt habe. Das Problem war ja, dass zwar viel heruntergeladen wurden, ja, aber eben viele Leute das extrem schlecht bewertet haben und auch nicht dann die Vollversion gekauft haben. Man kann nämlich nur ein kurzes Level spielen, so, also eine kurze Welt, und dann muss man das bezahlen, und zwar $10 kostet das Ganze. Jetzt soll es 53 Millionen eingespielt haben von 78 Millionen Downloads, was nicht so schlecht wäre, wenn es stimmen würde. Aber gut, wir gehen einfach mal davon aus, dass es stimmt, ja? Dass Nintendo an Zahlen jetzt offiziell bekannt gegeben hat. Also 53 Millionen Umsatz gemacht durch Super Mario Run. Das hört sich erstmal viel an, aber jetzt muss man mal sehen, dieses Modell ist ja nicht wie bei dem In-App-Purchases, wo man immer wieder was kauft, ja, sondern das ist ein einmaliger Kauf, und damit hat sich die Sache dann, ne? Und von daher ist jetzt nicht mehr viel mehr zu erwarten als von den Leuten, die jetzt neu hinzukommen und dann eben das installieren. Da wird noch was kommen, nämlich dann, wenn es bei Android rauskommt. Also nehmen wir mal an, bei Android werden jetzt genauso viele Leute bezahlen wie bei iOS. Ja, das ist zwar immer ein Fragezeichen, aber gehen wir mal einfach davon aus, dann sind es 106 Millionen. Und dann denkt man, wow, ist ja nicht schlecht. Na, Pokémon Go hat die 1 Milliarde Dollar Grenze geknackt. Genau, ihr habt richtig gehört. 1 Milliarde Dollar Einnahmen. Und das Beste ist, das sind ja keine einmaligen Zahlungen, ja, sondern nach wie vor spielt Pokémon Go große Summen ein. Und auch bei mir ist es immer noch so, ja, das ist eins der wenigen Spiele, bei denen ich regelmäßig Geld ausgebe. In-App-Purchases, unfassbar. Weiß selbst nicht warum. Ja, aber das ist richtig, das ist richtig bezeichnend. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld ausgegeben für ein In-App-Purchase-Spiel, ja, wie bei Pokémon Go. Und das scheinen auch viele andere Leute zu machen, denn, wie gesagt, die Einnahmen sind sehr, sehr hoch, ja, im Vergleich zu anderen. Und 1 Milliarde, das ist eine Barriere, die bisher nur ganz, ganz wenige erreicht haben. Ja, zum Beispiel Puzzle and Dragons hat es mal erreicht. Das kenne ich gar nicht, interessant. Und zwar im Jahr 2014. Ja. Und ansonsten, tja, sieht man mal, wie man sich da irren kann auch, ja, bei dieser Geschichte, wo dann alle schon gesagt haben, nachdem ja so viele Leute das wieder deinstalliert haben, nach dem ersten Hype, ja, haben Leute gesagt, ja, das war's dann wohl, von wegen, da hat's erst angefangen, dass das Geld geflossen ist, ne? Und ja, jetzt fließt da ein Geldstrom ohne Ende. Tja, so ist es nun mal. Ich glaube, 20% der Nutzer hat es noch von dem größten Hype. Ja, also sind dann 80% Nutzer abgewandert. Ja, was gar nicht schlecht war erstmal. Also es hat sich jetzt so runtergespielt. Und diese 20%, die übrig bleiben, hauen jetzt Kohle raus ohne Ende. Ja, so sieht's aus. Ich bin auch noch jeden Tag unterwegs, ja, seit es rausgekommen ist, jeden Tag Pokestop, Pokémon fangen, fertig. Ja, so ist es. Cool, ne? Also die haben den Nerv getroffen da mit dem Spiel. Und jetzt lohnt sich das Ganze, ja. Nicht übel. Komme ich mal zu Community-Sachen, und zwar der Fernand hat einen Artikel verlinkt zu einem Teufel-Kopfhörer, ja. Und also das ist nicht, das heißt nicht, dass es teuflisch laut ist oder so, ja. Vielleicht. Nein, die Marke Teufel. Und zwar das Modell Mute BT war bei Telltarif im Test. Der Fernand schreibt dazu, kann ich auch nur empfehlen. Habe ich, um ungestört am PC Musik zu hören oder im Flugzeug mit Rauschunterdrückung etwas mehr Ruhe zu haben. Kommt nicht ganz an Bose ran, aber ist sonst wirklich super. Mein Kaufgrund war, dass mein Bose den Geist aufgegeben hatte und der Teufel Bluetooth 4.0 mit aptX für kabellose Übertragung in HD-Qualität hat. Ja, gut, ich meine, die Marke Teufel ist ja ein Insider-Tipp, ja, wobei so Insider ist es schon gar nicht mehr. Mittlerweile ist es, wird es immer bekannter, dass Teufel also sehr, sehr gute Audioprodukte hat, ja. Klar, sicherlich, ne? Also ich weiß nicht, ob man jetzt mit dem Bose, ich habe noch nie einen Vergleich gehabt jetzt mit dem Bose und dem Teufel, ne? Und ja, ich meine, 200 Euro ist aber auch schon ein Wort, ne? Das ist ganz klar. So viel kostet das Teil nämlich, ne? Naja. Aber da muss er schon mit Bose auch tatsächlich konkurrieren. Aber ich denke, das kriegt er auch dann hin, wenn ich so die so allgemein so Tests lese, ja, dann wird er doch sehr gelobt. Ja. Gut, mein Bose ist schon eine klasse Sache, ja. Es hat mich immer so geärgert, als diese Beats-Kopfhörer da total in waren. Jetzt ist es ja so am Abflauen, ne? Da habe ich auch gedacht, man kauft sich einen Beats-Kopfhörer, der eine gruselige Qualität hat, ja. Und ein Bose-Kopfhörer zum gleichen Preis ist, also Unterschied wie Tag und Nacht, ja, super geniale Qualität, und die Leute kaufen den, kaufen diesen furchtbaren Beats-Kram, ja. Ja, aber wie habe ich vorhin gesagt, ne, es kommt eben auf die Werbung an, ja, Beats ist cool, ja, oder war cool, jetzt sind es eigentlich nicht mehr so cool, ja. Die Stars haben sich einen Beats-Kopfhörer umgehangen, ja, und ja, ne, es wurde beworben und yeah, Beats, ne, und ja, die richtigen guten Produkte, die waren halt nicht cool, ja, Bose, was ist denn das für ein Name, ja, pff. Ja. Teufel ist schon wieder ein besserer Name, ne. Nun gut, alles klar, dann gibt es noch was, und zwar ging es um das Anschließen einer Festplatte an das Nvidia Shield Android TV. Und zwar Festplatte als Adaptable Storage, meinte Alexander, das würde ich nie im Leben machen. Erst recht im Wohnzimmer am Nvidia Shield TV hat eine laut krächzende Platte bei mir nicht zu suchen. Auch wenn die Datentransferraten ausreichend wären, so bremst eine Festplatte doch enorm durch die langen Zugriffszeiten, besonders wenn die Platte zum Stromsparen zwischendrin ausgeschaltet war und sich dann erst wieder einschalten muss. Das kann schon mal 10 bis 15 Sekunden länger warten, bis eine App gestartet ist, die auf der Platte liegt. Wenn, dann würde ich eine SSD anschließen, geräuschlos, blitzschnell, was jede Zugriffszeit und Datentransfer betrifft, und auf jeden Fall langlebig genug, wie ein Langzeittest der CT bestätigt. Ich kürze das mal ein bisschen ab, ja, technische Daten, da, da, da. Und seit ich meinen Rechner das erste Mal eine SSD hatte, würde ich nie wieder zu Festplatten zurückwechseln, egal wie oft ich aufgerüstet habe. Neuer Prozessor, neuer Arbeitsspeicher etc. war nie der Geschwindigkeitszuwachs höher als beim Wechsel von Magnetspeicher zu SSD. Ja. Also gut, ich meine, auch hier macht man natürlich seine Erfahrung damit. Also meine Erfahrung mit SSD ist katastrophal. Ja. Ein Bekannter von mir schwört auf SSD, der muss sich alle halbes Jahr eine neue Platte holen, weil immer wieder Daten verschwinden. Also die sind überhaupt nicht so haltbar. Ja. Aber im Prinzip, also wenn man eine gute, teure Platte nimmt, ja, wird es ausreichend sein. Allerdings, ich sag's ganz ehrlich, an die Langlebigkeit von einer normalen Festplatte, einer normalen gute Festplatte, kommt kein SSD-Speicher ran, kann auch gar nicht rein von der Physik her, ist nicht machbar. Ja. Es gibt eine deutliche Begrenzung von SSD-Schreib-Lese-Zugriffen. Ja. Auch wenn die schon sehr, sehr weit ist. Also ob ein normaler Benutzer das im normalen Umgang überhaupt merkt, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob eine SSD-Festplatte 8 Jahre aushalten würde. Und so lange hat es zum Beispiel nämlich eine interne Festplatte eines Satellitenreceivers bei mir ausgehalten. 8 Jahre. Wunderbar. Dann habe ich den Satellitenreceiver nicht mehr gebraucht. Die wird heute noch funktionieren, die Platte. Ne? Und weil wir reden ja von Consumer-Elektronik. Ne? Also gut, man Android Shield wird man in 8 Jahren sicherlich nicht mehr nutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Von daher wird sich das Problem auch eigentlich nicht stellen. Auf der anderen Seite, wegen dem Krach, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also an meinem Smart TV ist eine externe Festplatte dran. Meine PlayStation steht im Wohnzimmer. Wenn ich die anschalte, meine ich, ich hätte die Klimaanlage angeschaltet. Und Festplatten gibt's eigentlich in allen möglichen Arten. Festplattenrekorder, ja, am TV, Set-Top-Boxen, überall sind diese Festplatten drin mittlerweile. Und ja, wenn es um die Lautstärke geht zum Zugriff auf die Festplatte, na dann sage ich nur, ich habe auch einen DVD-Player noch. Und da ist der Zugriff so laut, keine meiner Festplatten ist auch nur annähernd so laut wie mein DVD-Player beim Lesen von den Sektoren und so weiter. Wenn du da eine DVD einlegt, ja, und der ist noch leise, ich habe schon lautere DVD-Player gehabt, ja, dann, ja, ist es gar nicht mehr zu vergleichen. Die Festplatte, ich weiß nicht, was für eine Festplatte du jetzt da probiert hast, Alexander, aber ich habe hier an meinem Smart TV beispielsweise eine 2,5 Zoll Festplatte von Hitachi. Da hört man, wenn die anläuft, ein leichtes Surren und sonst nichts mehr, gar nichts mehr. Wenn die massiv drauf zugreift, ja, beim zum Beispiel Starten von einer neuen Aufnahme oder so, ja, hört man ganz kurz mal, ja, dass sich da der Lesekopf bewegt, aber da muss das TV schon sehr, sehr leise eingestellt sein. Also ich habe mein TV auf so zwischen 7 und 9 stehen, das ist ein Samsung TV, also wer ein Samsung kennt, weiß, dass normalerweise man da so nicht mehr viel hört, weil ich habe extrem empfindliche Ohren, deswegen renne ich eigentlich hier sogar schon in der Wohnung teilweise mit Gehörschutz rum, ja, weil mich die Geräusche von außen total nerven. Ja. Also ich bin da extrem empfindlich, aber ich kann jetzt sagen, die Festplatte ist das geringste Problem. Das geringste Problem. Ja. Also, naja. Weil einfach die, wenn du eine gescheite Platte holst, und ich meine, die war nicht besonders teuer, die Z-Touchy, ja, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es wirklich eine ganz, ganz ruhige, leise Platte ist. Ja. Die kann man nicht mehr mit den alten Dingern in den Rechnern, in den Desktop Geräten da im Tower vergleichen, die es auch noch ein Volumen gibt, ja, sondern wenn das ein externes Festplattengehäuse ist, ja, wo kein Resonanzraum vorhanden ist, ja, wo das so eng zugeht, dass man das Ding sogar zudrücken muss, damit die Platte richtig reingeht, da ist wirklich alles ziemlich ruhig. Also da, das ist wirklich nicht das Problem. Die Geschwindigkeit, auch da muss ich dir sagen, wenn das mit USB 3.0 angeschlossen ist und so wie empfohlen mit 7200 RPM, bitte mach mal einen Test von dem internen Speicher. NVIDIA Android TV weiß ich jetzt nicht genau, ja. Aber ich habe mit dem Sony Xperia Tablet Z3 Compact mal einen Test gemacht und dann kann ich dir sagen, dass der interne Speicher sogar langsamer ist als eine vernünftige Micro-SD-Karte. Und eine vernünftige Festplatte über USB 3.0 ist durchaus, um es mal sarkastisch zu sagen, fähig, eine Micro-SD-Karte in die Schranken zu verweisen. Oder? Also, ja, es ist nicht mehr das große Problem. Wie gesagt, eine vernünftige Festplatte, die haut wirklich rein. Selbst eine 2,5 Zoll Festplatte könnte da vielleicht sogar noch den internen Speicher vom Nvidia Shield übertrumpfen. Ja, das heißt, man kriegt auch natürlich die Datenraten gar nicht zusammen, weil ja auch die Schnittstelle mit dem internen Speicher im Prinzip gekoppelt ist, ja, durch den Puffer. Aber Da, guck dir das mal an. Es gibt Programme, mit denen kannst du die interne Speicherzugriffsgeschwindigkeit testen. Da wirst du dich wirklich wundern. Wirklich. Also die modernen Festplatten, mechanische Festplatten sind dermaßen schnell, wenn du die richtige kaufst. Das ist der absolute Wahnsinn. Bitte nicht mit dem Hauptspeicher verwechseln, ja, DDR4-RAM und so weiter, das ist was, das ist eine andere Geschichte. Natürlich ist der schneller als ein Medium, aber bei den Android-Geräten werden ja als interner Speicher Flash-Speicher-Systeme benutzt, eMMC beispielsweise, ja. Da ist nichts mehr drin mit den DDR4-Geschwindigkeiten, das kann man vergessen. Ja. Gut, dann komme ich zur App der Woche. Da muss ich ein klein bisschen was sagen, denn das ist gleichzeitig auch eine News. Ja. Rausgekommen ist Fire Emblem Heroes und das ist auch die App der Woche. Warum? Es ist eine geniale App in Form eines RPG-Games, naja, Strategie-RPG, muss man sagen, ja. Von Nintendo, ja. Nur das zählt bei mir jetzt natürlich erstmal nicht. Nach dem Mega-Flop meiner Meinung nach von Super Mario Run war ich da eher ziemlich skeptisch, was jetzt Fire Emblem anbetrifft, ja. Und war sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin ehrlich gesagt sogar dermaßen überrascht gewesen von der Präsentation dieses Spiels, die Zwischensequenzen beispielsweise, da gibt es so eine Videosequenz, ja, ich weiß, es ist eine Videosequenz, aber die ist so schön und gut gemacht, hochauflösend, ja, da klappt alles, wunderbar, also ich denke mal, das ist optisch durchaus zu vertreten, ja. Die Spielgrafik ist natürlich genremäßig dann wesentlich schlechter erstmal, ja, aber immer wieder kommen Zwischensequenzen und Charaktereinblendungen und die Charaktere sind super süß, genial, ja, tough auch und da gibt es sehr, sehr viel verschiedene, egal ob man eine japanische Maid, ja, als Charakter haben will oder ein stolzer Löwenkrieger, ja, alles ist da vorhanden. Es gibt unwahrscheinlich viele Charaktere, die man sich freischalten kann, die man bekommen kann, die man auch suchen kann. Das Ganze basiert auf einem ähnlichen Prinzip wie Pokémon Go, ja, also nicht von der Spielart her, sondern von der In-App-Verwaltung. Im Gegensatz zu Super Mario Run, wo man ja einmal etwas kauft in der App und dann hat man die Vollversion und fertig, hat man es hier so gemacht wie bei Pokémon Go, dass man immer wieder neue Sachen, in dem Fall so, sogenannte Kugeln, Orbs, ja, kaufen kann, mit denen man eben Charaktere holen kann und ähnliche Sachen, ja, und auch andere Dinger kann man holen, kaufen, Kristalle etc., mit denen man Sachen aufwerten kann, Charaktere aufwerten kann und. Die Charaktere kann man aufleveln. Zuerst sieht es relativ simpel aus, aber schnell sieht man, dass man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, seine Charaktere aufzupushen, ja, und so weiter und so weiter. Und das geht dann auch schnell ins Geld. Aber man kann es auch so sehr gut spielen, muss ich sagen, ja. Wenn man ein bisschen Zeit investiert, dann ist das kein Problem. Ich finde, Nintendo hat es hier sehr, sehr gut geschafft, das Problem bei mobilen Spielen eben in den Griff zu bekommen. Und zwar, diese Spiele müssen einfach sein, ja, aber sie müssen trotzdem fordernd sein. Fordernd im Sinne von, man muss was damit anfangen können. Und etwas, was die Langzeitmotivation auch hält. Und hier haben die zum Beispiel so einen Auto-Battle-Modus eingeführt. Den kann man bei Bedarf einschalten. Das heißt, wenn man unterwegs ist, muss man nicht jeden einzelnen Zug planen, sondern man kann den Auto-Battle-Modus einstellen. Bei normalen Gefechten ist es vollkommen ausreichend. Die AI ist eigentlich gut genug, dass es effektiv eingesetzt wird, die eigenen Charaktere. Und somit hat man dann ja, sage ich mal, das Problem eben weg, dass man unterwegs nicht so intensiv spielen kann. Wenn man mal schnell zack eine Runde machen will, ne, dann kann man das hier mit dem Fire Emblem sehr, sehr gut machen. Ne. Gleichzeitig hat man dann aber auch noch die Möglichkeit, eben im Nachhinein alles Mögliche zu optimieren, ja, Charaktere, die man nicht braucht, zu transferieren. Auch das ist eine Sache, die man bei Pokémon Go auch machen kann. Ist ein sehr beliebtes Ding gewesen. Da kriegt man dann auch wieder Materialien her, wenn man das macht. Ja. Und damit ist die Langzeitmotivation auf jeden Fall vorhanden. Man hat einige Welten, Kapitel, die man durchspielen muss. Dann gibt es Duellarenen, wo man mit tatsächlich echten gegnerischen Spielern spielen kann, im Internetduell. Auch das ist sehr, sehr schön gelöst. Man muss nicht auf den anderen warten, sondern dessen Mannschaft spielt einfach gegen die eigene Mannschaft. Und somit hat man auch dieses Problem gelöst. Es ist einfach gut gemacht. Ja, der Sound ist übrigens phänomenal. Mich stört zwar dieser allzu archaische Soundtrack. Ja, das hört sich an, als ob hier die Marschmusik mit einer großen Oper gekreuzt wurde und für den Kampf eben im Mittelalter richtig produziert wurde, aber ehrlich gesagt, der ist, für mein Empfinden ist der gruselig, aber die Soundqualität, ja, ist richtig gut, ja. Da hat man wirklich was investiert in den Sound. Ja. Die Soundeffekte sind auch schön, die Stimmen der Charaktere, ja, es gibt einiges an Sprachausgabe, und die Stimmen der Charaktere sind auch sehr schön gemacht. Man merkt sofort übrigens, dass das Spiel aus Japan kommt, was ich persönlich natürlich super gut finde. Ja. Anime-Charaktere par excellence, muss man sagen, super genial. Und wie gesagt, also so viele irre Dinger. Es gibt sogar Charaktere, die können sich beim Kampf verwandeln, in Drachen beispielsweise. Ja, und vorher sind sie süße Mädels. Ja. Sehr cool, erinnere mich gleich wieder an Miss Kobayashi's Dragon Maid. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Wahnsinn. Und deswegen gab es für mich diese Woche keine große Sache da zu überlegen, dass Fire Emblem Heroes die App der Woche ist. Damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus, Uncast oben in der Suche eingeben, schon findet ihr die Community. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Auch auf YouTube gibt es natürlich die Uncast-Playlist bei The Netcast. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.